Zum 64. Jahrestag des Sieges im Pfadländischen Befreiungskrieg richteten ausländische Persönlichkeiten Glückwunschtelegramme und Briefe an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen sind der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende des ZKDAKP-Kommunisten Russlands, der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns, der Generalsekretär des ZKDAKP Tschechiens 21, der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, der Generalsekretär der AKP der Demokratischen Republik Kongo, der Sekretär des ZKDAKP der Slowakei, der gemeinsame Vorsitzende des Rates für Kim Il-sung, Kim Jong-il-Fongs und weitere hohe Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise vieler Länder wie Chinas, Indiens, Japans, Deutschlands, Bulgariens, Weißrusslands, Brasiliens und Ecuadors und die Vertreter der internationalen Organisationen, der Organisationen für das Studium der Joseon-Ideologie, die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und für die Freundschaft. In Telegrammen und Briefen gaben sie ihrer Überzeugung Ausdruck, dass das koreanische Volk, das im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un die beispiellose Isolierungs- und Erdrüstungsmachenschaften der Imperialisten und ihrer Handlanger auf Schritt und Tritt vereitelt und zum endgültigen Sieg energisch voranschreitet, stets den Sieg und Ruhm erringen wird.